Der eine sitzt im Knast, der andere im Büro, nur so. Der eine wird gefasst, beim anderen geht's auch so, nur so. Kommt halt drauf an, wo du gerade bist, ob du in der Scheiße oder davor sitzt. Aha, so, so, es ist halt so. Der eine macht die Firma zu, der andere seine Tür, nur so. Der eine fliegt nach Bali, der andere, der bleibt hier, nur so. Es kommt halt drauf an, wo du gerade bist, ob du vor der Scheiße oder drinnen sitzt. So, es ist halt so. So.